Mozart, Mozart, wie wunderbar, welch Zauberklang, Mozart, welch tiefes Glück, ist er wirklich ein Mensch wie wir alle? Woher dann die Musik? Musik, die traumhaft war. Nichts auf der Erde war je so vollkommen. Schwing.